beruflich mache. Ich hab's nie gesagt, denn es ist keine große Sache. Ich sorge unter anderem für den Fluss der Energie. Mit meiner starken Leistung lade ich eure Batterie. Ich drück einige Knöpfe, dass euch ein Licht aufgeht. In der Folge kann's passieren, dass der Boden weht. 1000 Volt, Vorsicht, ich sag's zur Sicherheit. Und kümmere mich darum, dass die Spannung steigt. Elektriker, ich habe das Elektriker. Elektriker. So, hier müssen wir aufpassen. Elektriker, ich habe das Elektriker. Elektriker. Hier unterschreiben bitte. Lange Arbeitszeiten, das bin ich seit Jahren gewohnt. Bis alles richtig funktioniert, stehe ich unter Strom. Die Erfahrung lehrt, dass meine Sicherung durchbrennt. Wer ist sofort zur Stelle? Mein Assistent erkennt. Elektroschock, Hilfe, Auftragsbuch voll. Termine gibt's im Internet, Xox, Roppel, lol. Man fragte mich als Kind schon, was ich später gerne tät. Meine Leidenschaft ist die Elektrizität. Elektriker, ich habe das Elektriker. Elektriker. So, hier müssen wir aufpassen. Elektriker, ich habe das Elektriker. Elektriker. Hier unterschreiben bitte. Elektriker, ich habe das Elektriker. Elektriker. So, hier müssen wir aufpassen. Elektriker, ich habe das Elektriker. Elektriker. Hier unterschreiben bitte. Wir müssen aufpassen.